Na, kurz und gut, Mr. Hewson. Sie wollen also eine Nacht unter Mördern verbringen. Unter den Mördern in Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett. Na, Mr. Hewson, Ihre Bitte ist für Madame Tussaud und mich nichts Neues. Na, etwa dreimal jede Woche kommen irgendwelche Leute zu uns, die denselben Wunsch haben wie Sie. Meist junge Burschen, die eine Wette eingehen wollen. Naja, wir haben nichts dabei zu gewinnen, sondern nur etwas zu verlieren. Und deshalb haben wir bis jetzt immer Nein gesagt. Angenommen, wir würden Ja sagen. Wir würden jemandem erlauben, eine Nacht in unserer Mörderhöhle zu verbringen. Stellen Sie sich doch vor, was für eine Lage ich geriete, wenn so ein junger Esel in unserer Schreckenskammer den Verstand verlieren würde. Ich bitte Sie. Aber Sie sind ja Journalist und das ändert natürlich die Situation. Sie meinen, ein Journalist hat nicht viel Verstand zu verlieren, wie? Na, durchaus nicht. Nur man sagt doch immer, Reporter haben keine Nerven. Tja, richtig. Na, außerdem, in diesem Fall haben wir etwas zu gewinnen. Publicity und Reklame. Genau. Sie sind also einverstanden. Ja. Aber vergessen Sie nicht, Sie handeln auf eigene Verantwortung, auf eigene Faust. Selbstverständlich, Mr. Reynolds. Sagen Sie mal, für welche Zeitung schreiben Sie eigentlich? Ich bin zurzeit freier Mitarbeiter. Ich arbeite für verschiedene Londoner Zeitungen. Mhm. Immerhin dürfte es mir keine Schwierigkeiten bereiten, diese Geschichte unterzubringen. Eine Nacht unter Wachsfiguren. Es gibt keine Zeitung, die das ablehnen würde. Und wie wollen Sie die Sache anpacken? Es muss natürlich eine schauerliche Geschichte werden. Eine schauerliche Geschichte. Mit einem rettenden Schuss von Humor zum Schluss. Na, gut. Na, trotzdem, also ich gestehe Ihnen das ganz offen. Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken, nicht für 100 Pfund. Aber wissen Sie, diese Herrschaften dort unten sind für mich liebe alte Bekannte. Wir stehen sozusagen miteinander auf Du und Du. Aber allein bei Ihnen zu schlafen? Nie und nimmer. Warum? Glauben Sie etwa an Gespenster? Na, das nicht, aber wie die einen anstarren. Pfui Deibel. Schließlich stellen diese Wachsfiguren den Abschaum der Menschheit dar. Ja, ich weiß. Die ganze Atmosphäre des Ortes ist widerlich, einfach widerlich. Und wenn Sie für Atmosphäre empfänglich sind, Mr. Hewson, ich warne Sie. Sie sehen einer höchst unangenehmen Nacht entgegen. Nun, ich bin einiges gewohnt. Ich habe schon so viele unangenehme Zeitgenossen kennengelernt, dass mich Ihre Wachspuppen wohl auch nicht weiter stören werden. Sie sind doch Journalist. Sie müssen doch eine lebhafte Fantasie haben. Die Zeitungsleute, für die ich arbeite, behaupten immer, dass ich überhaupt keine habe. Einfache Tatsachen genügen den Lesern ja nicht. Die Zeitungen bieten daher nicht gern Brot ohne Butter an. Na schön. Na, letzten Besucher werden inzwischen gegangen sein. Wenn ich Sie jetzt also hinunterführen darf? Ja, bitte, Mr. Reynolds. Übrigens, auf eines muss ich noch aufmerksam machen. Sie dürfen hier nicht rauchen. Ah. Ja. Damit hatte ich allerdings nicht gerechnet. Na, Sie wissen doch, feuergefährliches Material. Na, trotzdem, es wird immer wieder gegen das Gebot verstoßen. Erst heute hatten wir unten in der Mörderhöhle wieder mal Feueralarm. Irgendjemand schrie plötzlich Feuer und alle stürzten wie verrückt nach oben ins Freie. Es hätte fast eine Panik gegeben. Na, zum Glück war es nur falscher Alarm. Also, sind Sie bereit? Ja. Okay, mein Lieber. Gehen wir. Vorsicht, Stufe! Brechen Sie bloß nicht den Hals. Schlecht beleuchtet, diese Kellertreppe. Mit Absicht natürlich, um die Leute in die richtige Stimmung zu versetzen. Ja, man hat den Eindruck, in einem düsteren Burgverlies zu sein. Ja, in einem Spukschloss. Aber warten Sie, es kommt noch viel besser. Was ist denn das da an der Wand? Erinnerung an das Mittelalter. Werkzeuge der Inquisition. Streckfolter, Brandeisen, Daumenschrauben, so weiter. Hübsch, nicht, ne? Ja, ja, allerliebst. Ja, und jetzt das Allerheiligste. Die Mörderhöhle. Der dort da auf dem Piedestal. Wer ist denn das? Das ist Sie. Sie erkennen ihn nicht? Ja, diese gedämpfte Beleuchtung. Ich muss mich an das matte Licht erst gewöhnen. Das ist doch... Christie, der Massenmörder. Und das hier? Das? Ah, das ist Hay, der seine Opfer in Schwefelsäure auflöste. Entsetzlich. Ja, und das hier ist Dr. Crippen. Ah, Sie haben ihn sicher gleich erkannt. Eine unbedeutende kleine Bestie. Sieht aus, ob er keinem Wurm was zuleide tun könnte. Und doch, er hat seine Frau ermordet, fein säuberlich in 100 Stücke zerschnitten und in seinem Keller vergraben. Kein sehr angenehmer Schlafgenosse, nicht wahr? Nein, bei Gott. Und wer ist das? Der mit der großen Hornbrille und dem kleinen Schnurrbart. Dort in der Ecke. Ah, ja, den wollte ich Ihnen gerade zeigen. Kommen Sie hier, sehen Sie ihn genau an. als unser Star. Ist der Einzige aus der ganzen Gesellschaft, der nicht gehängt worden ist. Aber wer ist es denn? Das ist Dr. Burdett. Dr. Burdett? Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe vergessen, in welchem Zusammenhang. Aha, wenn Sie Franzose wären, dann würden Sie sich seiner noch erinnern. Er war ziemlich lange der Schrecken von Paris. Seine Arbeit bestand darin, tagsüber als Arzt die Leute zu heilen und bei Nacht ihre Kehlen durchzuschneiden, wenn ihnen gerade dazu die Lust überkam. Der mordete aus nacktem, teuflischem Vergnügen und immer auf die gleiche Weise, mit dem Rasiermesser. Oh. Ja, nach seinem letzten Verbrechen kam ihm die Polizei auf die Spur und bald wusste man, dass ein Massenmörder Paris unsicher machte. So ein Halsabschneider wie Jack the Ripper. Ja, ein Indiz führte zum anderen und schließlich hatte man Beweise genug, um ihn ins Irrenhaus oder unter die Guillotine zu bringen. Wegen einem Dutzend von Mordfällen. So viel Blut vergießen würde man diesem kleinen, schmächtigen Männchen gar nicht zutrauen. Ja, aber selbst dann war unser Freund noch klüger als die Polizei. Als er nämlich merkte, dass sich das Netz um ihn zusammenzog, verschwand er auf geheimnisvolle Weise und wird seitdem von den Behörden aller Länder gesucht, ohne Erfolg. Vielleicht hat er sich in die Seine gestürzt. Na ja, seit er verschwunden ist, da haben sich zwar noch zwei oder drei andere Morde ereignet, die seine Handschrift verraten, aber man nimmt doch an, dass er tot ist und die Experten meinen, dass diese Bluttaten das Werk eines Imitators sind. Ist doch seltsam, nicht? Dass jeder berüchtigte Mörder immer gleich Nachahmer findet, nicht wahr? Tja, unheimlich. Ja. Schauen Sie sich ihn nur an. Ein schrecklicher Kerl. Was für Augen dieser Mensch hat. Ja. Diese Wachsfigur ist ein kleines Meisterwerk. Diese Augen. Richtig stechend, nicht wahr? Ja, ja. Dieser Blick geht einem durch und durch. Das ist typisch, denn Dr. Burdett war nicht nur Arzt, sondern auch Hypnotiseur. Und vermutlich hypnotisierte er seine Opfer, ehe er sie ermordete. Es gab nie die Spur eines Kampfes. Mein Gott! Was ist? Er hat sich bewegt. Also ich fürchte, Sie werden noch mehr optische Täuschungen erleben heute Nacht. Ich könnte schwören, er hat mich angegrenzt. Naja, Sie sind eben Journalist, haben viel zu viel Fantasie. Naja, ich werde Sie daher lieber nicht einschließen lassen. Sie können also jederzeit raufkommen, wenn Sie von dieser zwielichtigen Gesellschaft genug haben. Was ist das? Wir haben ein paar Nachtwächter im Haus, mit denen Sie plaudern können. Schrecken Sie also nicht, wenn Sie Schritte hören. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine bessere Beleuchtung bieten kann, aber Sie verstehen. Aus begreiflichen Gründen halten wir diesen Raum eben so düster wie möglich. Ja, ja, natürlich. Na und jetzt, wollen Sie noch mal mit mir ins Büro raufkommen, Schluck Whisky trinken, ehe Sie Ihre Nachtwache beginnen? Nein, lieber nicht, Mr. Reynolds. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Ah, also dann machen Sie es sich bequem. Danke. Da kommt ja auch schon der Sessel, den ich holen ließ für Sie. So. Na, wo wollen Sie ihn hinhaben, Sir? Hierhin? Damit Sie ein Schwätzchen mit Dr. Krippen machen können, wenn Ihnen die Zeit zu lang wird. Ich suche mir schon einen Platz. Vielen Dank. Zuerst muss ich herausbekommen, ob es hier irgendwo zieht. Ja, hier unten wohl kaum. Also dann viel Vergnügen, Sir. Und wenn Sie mich brauchen, Sie finden mich oben. Passen Sie bloß auf, dass sich keiner von hinten an Sie heranschleicht und Ihnen seine kalten, feuchten Finger um den Hals legt. Und nehmen Sie sich vor allem vor der alten Madame Dyer in Acht. Ich glaube, die hat ein Auge auf Sie geworfen. Nun ja. Ich bin einem kleinen Abenteuer nicht abgeneigt. Na ja, dann viel Spaß, ne? Und gute Nacht. Ja, Mr. Jusen. Gute Nacht. Gute Nacht. Mitternacht. Alles still und stumm. Kaum ein Licht. Und auch kein Laut. Wie auf dem Grund des Meeres. Ein guter Anfang für meinen Artikel. Allerdings, es zieht hier. Der Mann kann sagen, was er will. Ich fröstle. Ach was. Alles nur Einbildung. Oder habe ich am Ende etwa Angst? Angst vor diesen finsteren Gestalten? Angst vor den kleinen, starren Augen von Dr. Burdett? Unsinn. Ich fange bloß an, nervös zu werden. Damit er sieht, dass ich keine Angst vor ihm habe, werde ich ihm einfach den Rücken zukehren. So. Das ist ja bloß eine Wachsfigur. Wie ihr alle. Ihr seid alle bloß Wachsfiguren. Aber Wachsfiguren bewegen sich nicht. Und dieser Dr. Krippen. Ich hab dich erwischt, du Halunke. Du hast deine Stellung verändert. Aber natürlich, weil ich meinen Sessel verrückt habe. Und da behaupten die, ich hätte keine Fantasie. Machen wir uns lieber ein paar Notizen. Todesstille. Wie auf dem Grund des Meeres. Hypnotische Augen von Dr. Burdett. Figuren scheinen sich zu bewegen, wenn man nicht hinsieht. Da! Schon wieder! Aber seien Sie lieber vorsichtig, Krippen. Und die anderen alle auch. Wenn ich noch einmal sehe, dass einer von euch sich bewegt, schlage ich ja alles kurz und klein, verstanden? Aber nein. So geht das nicht weiter. Wenn ich noch lange hier sitzen bleibe, dann schnappe ich am Ende noch über. Ich muss raus hier aus dieser Mördergrube. Ich habe bereits genug erlebt, um eine Geschichte... Ach was, um 10 Geschichten zu schreiben, wenn es drauf ankommt. Ich werde daher jetzt aufstehen und hinaufgehen. Was war das? Da hat doch jemand geatmet. In meinem Rücken. Das war keine Einbildung. Ich habe es ganz deutlich gespürt. Ja. Da atmet doch wer. Nun ja. Warum auch nicht? Cher ami. Oh mein Gott. Psst. Leise, lieber Freund. Und keine Bewegung. Dr. Burdett. So ist es schon besser. Sie können sich zwar nicht bewegen, Sie können auch nicht sprechen, wenn ich es Ihnen nicht befehle, aber Sie können mich ausgezeichnet hören. Eine innere Stimme sagt mir, dass Sie, wie soll ich es nennen, etwas nervös sind, mein lieber Freund, mit Recht. Denn geben Sie sich bitte keiner Täuschung hin, ich bin nicht eine dieser lächerlichen Wachsfiguren, die auf geheimnisvolle Weise lebendig geworden ist. Und nein, ich bin Dr. Burdett. In Person. Ja. Ach, entschuldigen Sie, wenn ich mich etwas strecke, aber ich bin vom langen Stehen auf diesem Piedestal ein wenig steif. Okay. Übrigens, ich glaube, ich bin Ihnen zunächst eine Erklärung schuldig. Gewisse Ereignisse, mit denen ich Sie nicht langweilen möchte, haben mich veranlasst, meinen Wohnsitz von Paris nach London zu verlegen. Als ich heute Abend an diesem Haus vorbeikam, merkte ich, dass mich ein Polizist argwöhnisch musterte. Als er Anstalten machte, mich zu folgen, mischte ich mich unter die Menge, die dieses Wachsfigurenkabinett besuchte. Eine Extramünze brachte mich in diese Mördergrube und als ich mich dort oben auf dem Piedestal als Wachsfigur erblickte, hatte ich plötzlich eine großartige Idee. Oh. Ich schrie Feuer und alles stürzte zum Ausgang. Im Nu hatte ich meiner Wachsfigur den Mantel aus und mir selbst angezogen, die Wachspuppe hinter dem Piedestal versteckt und persönlich ihren Platz eingenommen. Oh. Ich muss gestehen, dass ich inzwischen einen höchst anstrengenden Abend verbracht habe. Aber zum Glück wurde ich nicht ständig beobachtet. So fand ich Gelegenheit, ab und zu tief Luft zu holen und meine steifen Glieder ein wenig zu lockern. Plötzlich rief ein kleiner Junge, ich hätte mich bewegt. Nun, ich hörte, dass sein Vater ihm eine Tracht Prügel versprach und ich hoffe, er hat sein Versprechen auch gehalten. Die Schilderung, die der Manager von mir gab, war zwar etwas einseitig, aber durchaus nicht unzutreffend. Tot bin ich allerdings nicht. obwohl es ganz gut ist, wenn die Welt dies annimmt. Und was meine kleine Liebhaberei angeht, ich meine das Halsabschneiden. Nun, die Welt besteht aus Sammlern und Nichtsammlern. Mit Letzterem brauchen wir uns hier nicht zu beschäftigen. Sammler aber sammeln alles Mögliche, je nach Lust und Laune, von Briefmarken bis zu Bierdeckeln, von Schmetterlingen bis zu Streichholzschachteln. Und ich? Nun, ich bin auch ein Sammler und sammle durchschnittene Kehlen. Psst. Ganz ruhig, bitte. Keinen Laut. Ich bin dem Zufall sehr verbunden, der uns heute Nacht hier zusammengeführt hat, mon ami. Denn aus Gründen persönlicher Sicherheit musste ich meine Sammlerleidenschaft in letzter Zeit etwas bezähmen. Und deshalb bin ich froh, dass Sie mir heute Nacht Gelegenheit bieten, meine etwas ungewöhnliche Grille wieder einmal zu befriedigen. Aber, Monsieur, Sie haben einen sehr knochigen Hals. Wenn Sie mir diese persönliche Bemerkung freundlichst gestatten wollen, ich liebe eigentlich mehr Männer mit dicken Hälsen. Ja, mit dicken, fleischigen, roten Hälsen. Das hier ist ein kleines französisches Rasiermesser. In England braucht man diese Messer selten. Aber vielleicht haben Sie so ein Ding schon einmal gesehen? Man schärft ihre Schneide an einem Lederriemen. Die Klinge ist, wie Sie sehen, sehr schmal. Sie schneidet nicht sehr tief, aber immerhin tief genug. Wie Sie gleich selbst bemerken werden. Mhm. Nur noch eine kleine Frage, die höfliche Frage aller Barbiere. Ist das Messer so recht, Monsieur? Und wenn Sie jetzt die Güte hätten, Ihr Kinn ein wenig zu heben, mon ami. Noch ein bisschen, bitte. Noch ein ganz kleines bisschen. Ja, so ist es gut. Merci, Monsieur. Merci. Guten Morgen, Mr. Hughes. Na, wie war die Nacht? Gut geschlafen? Oh mein Gott. Mr. Reynolds! Mr. Reynolds! Ja, was ist, Henderson? Kommen Sie rasch! Na, was gibt's denn, Henderson? Schauen Sie nur, Ihr Freund, der Reporter. Mr. Hughes? Er ist ganz kalt und steif. Mr. Hughes? Er ist tot. Aber wieso? Herzschlag vermutlich. An seinem Körper ist jedenfalls keine Wunde zu entdecken, nicht der kleinste Kratzer. Sie meinen? Und vielleicht sah er in der Nacht Gespenster. Naja, kein Wunder bei dieser Beleuchtung und in dieser Umgebung. Da muss man ja Zustände kriegen. Ja, das kann man wohl sagen. Selbst ich bekomme hier unten immer noch eine Gänsehaut. Schauen Sie nur, wie er da sitzt, Sir. Ja. Komisch. In den Sessel weit zurückgelehnt und das Kinn steil hochgereckt. Seltsam. Als erwarte er die Rasur eines Barbiers. Tatsächlich. Sie haben recht. Vielleicht hat er am Ende geträumt von Dr. Baudet? Durchaus möglich. Ja, wahrscheinlich habe ich ihm gestern Abend zu viel von diesem Halsabschneider erzählt. Wie der auf seinem Sockel steht, als wolle er gleich runterkommen. Ja, zum Glück ist er ja nur eine Wachsfigur. Das scheint unser Freund jedoch vergessen zu haben. Ja, vermutlich. Ich sage ja immer, die Journalisten, zu viel Fantasie. Einfach zu viel Fantasie. In der Mörderhöhle von A.M. Burridge. Für den Funk bearbeitet von Wolfgang Niet. Unter der Regie von Otto Düben sprachen Michael Thomas, Günther Sauer, Wolfgang Büttner, Kurt Lieck und Alwin Joachim Meyer. Musik Harald Banter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1967.